Ob diese Analyse den Filmen und Radiobeiträgen Mitte des letzten Jahrhunderts gerecht wird, sei einmal dahingestellt. Auf die heutige Unterhaltungsindustrie jedenfalls trifft sie nicht zu, in der sich nicht nur die Genregrenzen auflösen, wie bei der Verfilmung von Comics und Computerspielen, sondern auch die Grenze zwischen Hoch- und Populärkultur. So sind Komplexität und Anspruch jedenfalls keine Unterscheidungsmerkmale mehr. Brechung und unerfüllte Erwartungen hingegen sind inzwischen Charakteristika fast aller Narrative, auch der Unterhaltungskultur. Filme, Serien, Comics und Computerspiele haben zur Hochliteratur aufgeschlossen, denn auch sie sind inzwischen mehrdeutig, komplex, verstörend und lassen Rezipienten nachdenklich zurück. In der Avantgarde-Kunst haben Komplexität und Provokation eine lange Tradition. Seit den 20er Jahren ist besonders die bildende Kunst oft überraschend und stellte Autorität, Loyalität und Reinheit in Frage. Cindy Shermans Fotografien von verschimmeltem Essen, Hermann Nietzsches öffentlich geschlachtete Schafe oder Mark Quinns Shithead, der Name ist Programm, sind nur drei von unzähligen zeitgenössischen Beispielen für Anti-Reinheitsthemen in der Kunst. So ist es kein Wunder, dass ein Interesse an Kunst einer der stärksten Indikatoren für das Persönlichkeitsmerkmal Offenheit darstellt, das sich in einer Vorliebe für Individualität, Kreativität, Abstraktion und neue Eindrücke zeigt, die typisch für Progressive ist. Sie begeistern sich daher besonders für moderne Kunst, während Traditionalisten und Rechte oft wenig mit ihr anfangen können. Neu ist, dass auch die Popkultur uns weltweit zur Offenheit erzieht, und zwar mit Geschichten, deren moralische Ambivalenz wir zu ertragen lernen. In ihnen spielen Mitglieder aus Minderheiten eine immer wichtigere Rolle, deren individuelle Perspektive die Zuschauer übernehmen und dadurch besser verstehen können. Mit den neuen Narrativen treiben also auch die Kulturschaffenden die progressive Revolution voran.